TKKG. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Dreh. Zusammen sind wir TKKG. Die Stadt hat... was? Einen Superhelden. Du hast richtig gehört. Tja, Tim, hier ist einiges passiert, während du bei deiner Mutter und ihrem angeknacksten Fuß warst. Mhm. Klößchen feiert das Ganze aber auch besonders ab. Na und, was dagegen? Ich mag Superhelden. Ich weiß. Dass du von der Sache im Supermarkt nichts mitbekommen hast, ist echt unglaublich, Tim. Die ganze Stadt spricht über nichts anderes. Ich war mit Wohnung sauber machen, einkaufen und kochen mehr als ausgelastet. Meine Mutter brauchte Hilfe, also war ich für sie da. Da war zum Nachrichtengucken keine Zeit. Hey, alles gut. Hätte ich genauso gemacht. Wir finden es super, dass du deiner Mutter hilfst. Ja. Schließlich seid ihr nur noch zu zweit. Da muss man für den anderen da sein, wenn er krank ist. Eben. Und es war nett von Dr. Freund, dass er dich ein paar Tage beurlaubt hat. Das macht nicht jeder direkt. Nee, bestimmt nicht. Also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Die Stadt hat einen Superhelden, ja? Mhm. Und zwar keinen mit aufgemaltem Waschbrettbauch auf einem Faschingskostüm, sondern einen richtig echten Superhelden. Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Ja, Mann. Ein Typ, der den Ganoven in dieser Stadt mal so richtig in die Suppe spuckt. Jemand, der den Job der Polizei macht. Nur schneller. Und der irgendwie immer sofort am Tatort ist. Oh, oh. Höchster Fettnäpfchenalarm. Soll das heißen, dass mein Vater keinen guten Job macht? Nein. Ich wollte... Ist er deshalb der Kriminalkommissar mit der höchsten Aufklärungsquote in der Stadt? Dein Vater habe ich nicht gemeint. Hoffentlich. Hallo. Kann mich mal jemand aufklären, was passiert ist? Gestern Abend gab es einen Raubüberfall auf den neuen Supermarkt im Gewerbegebiet Ost. Oh. Aber das war nur der Anfang. Die Ganoven wären fast mit der Beute entkommen, da wurden sie selber überfallen. Der Mann, der sich ihnen in den Weg gestellt hat, trug ein rotes Superheldenkostüm. Das gibt's ja nicht. Und wie es das gibt? Die Medien haben ihn deshalb den Roten Retter genannt. Cooler Name. Ja, oder? Naja. Es gibt einen Artikel in der Online-Ausgabe des Tagesboten. Moment, ich hab's gleich. Das war ja mal wieder eine aufregende Sache. Nun mach schon. Die ausgerechnet dann passieren musste, als Tim für ein verlängertes Wochenende bei seiner Mutter am anderen Ende der Stadt war. Sie hatte sich den Fuß verstaucht und dringend Hilfe im Haushalt gebraucht. Dafür war Tim ein paar Tage vom Unterricht im Internat freigestellt worden. Aber jetzt war er zurück und saß mit seinen Freunden Karl, Klößchen und Gabi im Schuppen, dem Hauptquartier der TKKG-Bande, im Garten von Gabis Eltern. Eigentlich waren sie sogar zu fünft. Gabis Cockerspaniel Oscar war so gut wie immer dabei. Ja, ist ja gut. Da kommt was. Oh, wird aber auch Zeit. Der Laptop ist der alte von meinem Vater. Der braucht immer ein bisschen. Wer? Dein Vater? Nee, der Computer. Aber unser Computer bist doch du, Karl, weil du immer alles weißt. Ich bemühe mich zumindest. Ah, da ist der Artikel. So, bitte. Superheldeneinsatz. Am Donnerstagabend haben Unbekannte den neuen Supermarkt im Gewerbegebiet Ost überfallen. Mhm. Gegen 22 Uhr stürmten zwei vermummte Personen den Kassenbereich des Supermarktes und zwangen das Verkaufspersonal, den Kasseninhalt in einer dunklen Tasche zu verstauen. Durch den beherzten Einsatz eines Unbekannten in einem roten Superheldenkostüm konnte der Raub verhindert werden. Die Täter befinden sich zusammen mit einem Komplizen, der in einem weißen Transporter auf der Straße wartete, seitdem auf der Flucht. Der rote Retter händigte die zurückerbeutete Beute dem Filialleiter aus. Der Superheld stellte sich für ein gemeinsames Foto zur Verfügung, verließ dann das Gebäude und ist seither verschwunden. Seltsam, nicht? Auf jeden Fall. Das Foto ist cool, oder? Der Typ sieht aus, als wäre er direkt aus einem Comic gehüpft. Oder von der Kinoleinwand. Kommt, Leute. Nur weil er einen engen roten Sportanzug anhat. Und einen goldenen Umhang. Und eine rote Gesichtsmaske trägt, ist der Kerl noch lange kein Superheld. Die gibt's nämlich nicht. Also, ich sehe das anders. Also, ich finde, dass das Ganze wie ein verspäteter Aprilscherz klingt. Ich auch. Nur war der Überfall leider echt. Und ob Superheld oder nicht, der rote Retter war sofort vor Ort und hat den Raub vereitelt. Ja, und seinen ersten Fan hat er schon. Wie findet denn dein Vater die Sache, Gabi? Papi meint, dass maskierte Typen, die sich mit Verbrechern anlegen, fahrlässig handeln und ihre Mitmenschen gefährden. Außerdem machen sie der Polizei die Arbeit noch schwerer, als sie sowieso schon ist. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So ein Superheld ist doch genau das, was unsere Stadt braucht. Meine Mutter zum Beispiel, die traut sich im Dunkeln gar nicht mehr raus. Erst kürzlich haben zwei Unbekannte unsere Nachbarin in eine Hecke gestoßen und ihr vorher die Handtasche entrissen. Was? Auf offener Straße. Unglaublich. Oh. Ja, heftig. Und für genau solche Fälle gibt es die Polizei. Meinst du, dein roter Retter wird ab jetzt jeden Taschendiebstahl verhindern, Klößchen? Der traut sich ja nicht mal, sein Gesicht zu zeigen. Dafür hat er bestimmt seine Gründe. Vielleicht ist er ein angesehener Bürger, der unerkannt bleiben will. Wäre eine Möglichkeit. Ja, klar. Wahrscheinlich ist er ein Milliardär, der in einer Höhle unter seinem Anwesen ein Superheldenversteck hat. Und von dort geht er dann nachts auf Verbrecherjagd. Kann doch sein. Du solltest weniger Comics lesen. Oder du mehr. Jetzt hört auf zu streiten. Das bringt uns nicht weiter. Hast ja recht. Entschuldigung, Gabi. Ich wollte deinen Vater echt nicht angreifen. Schon gut. Auch Detektive dürfen mal unterschiedlicher Meinung sein. Superhelden hin oder her, das Ganze sieht nach einem Fall für TKKG aus. Mhm. Auf jeden! Aber was sollen wir machen? Auf den nächsten Supermarktraub warten? Oder einen Bankraub? Hä? Was? Hier, les selbst. Auf dem Bildschirm von Karls Laptop war die Schlagzeile einer Nachrichtenseite zu sehen. Eilmeldung. Raubüberfall auf Hauptfiliale der Stadtbank. Roter Retter erneut gesichtet. Mehr in Kürze. Das ist hier ganz in der Nähe. Ja. Na, dann nichts wie hin. Keine 5 Minuten später hatten Tim, Karl, Klößchen und Gabi die Hauptfiliale der Stadtbank erreicht und ihre Fahrräder angeschlossen. Oskar musste ausnahmsweise an die Leine, was ihm gar nicht schmeckte. TKKG waren aber nicht die einzigen, die sich das Schauspiel ansehen wollten. Ein ganzer Pulk von Reportern und etliche Schaulustige hatten sich vor der Fensterfront der Bank versammelt. Was ihnen allen geboten wurde, kannten sie bislang nur aus Kinofilmen. Der rote Retter, tatsächlich in knallrotem Superhelden-Outfit mit goldenem Umhang, war dabei, die vermummten Bankräuber aufzumischen. In diesem Moment lässt er einen der Diebe einen unfreiwilligen Salto rückwärts machen. Autsch, das hat bestimmt wehgetan. Ein anderer Gangster liegt am Boden und hält sich den offenbar schmerzenden Arm. Aber da! Ein dritter Ganove hat sich einen Schirmständer geschnappt und stürmt von hinten auf den roten Retter zu. Doch der Superheld schnellt herum und setzt ihn mit einem Schulterwurf außer Gefecht. Respekt, das sah gekonnt aus. Da musste Tim dem Reporter recht geben. Er hatte im Judo-Verein einmal einen berühmten Meister aus Japan bestaunen dürfen. Die Kampftechnik des roten Retters stand dem Japaner in nichts nach. Obwohl... Irgendwie läuft das alles zu glatt ab. Findest du? Wieso denn? Schaut doch nur, wie groß der Kerl ist und was für breite Schultern er hat. Ja, roter Retter, zeig's ihnen. Mach sie fertig. Jetzt verbeugt er sich auch noch. Gut gemacht. Jetzt krieg dich mal wieder ein, Klößchen. Oh Mann, ist das spannend. Das stimmt allerdings. Wo bleibt denn nur die Polizei? Das ist ja peinlich. Ich ruf gleich mal Papi an. Nicht nötig. Die Polizei ist schon im Anmarsch. Guck mal, die Polizei kommt auch schon. Schön, dass Sie es einbringen konnten, die Herren. Menno, das ist gemein. Und seltsam. Seit wann sind Reporter vor der Polizei an einem Tatort? Keine Ahnung. Hey Leute, da drin passiert was. Die Bankräuber hauen ab. Die nehmen den Hinterausgang. Und der rote Retter nimmt die Verfolgung auf. Schnapp sie dir, Retter. Du bist großartig. Direkt hinter der Bank begann der historische Stadtkern. Ein Labyrinth aus verwinkelten Gässchen, versteckten Hinterhöfen und unerwarteten Durchgängen. Eine bessere Gegend zum Untertauchen gab es in der ganzen Millionenstadt nicht. Die Türmen in die Altstadt. Dann müssen wir hinterher. Die Polizei ist noch zu weit weg. Ja, wir helfen dem Roten Retter beim Gangsterfang. Hier entlang. Komm, Oskar. Die Freunde spurteten zum Hinterausgang der Bank. An einer Straßenecke sahen sie gerade noch den flatternden Umhang des Roten Retters verschwinden. In diese Richtung mussten auch die Bankräuber geflohen sein. Tim war mit Abstand der Schnellste aus der TKKG-Bande und setzte sich an die Spitze. Aber der Retter lief in einer anderen Liga. Er hat die Ganoven eingeholt! Und was macht er jetzt? Nun tat der Superheld etwas sehr Merkwürdiges, nämlich gar nichts. Tim meinte zu erkennen, dass er den Bankräubern sogar Handzeichen gab. Der lässt sie entkommen, das gibt's doch nicht! Bitte! Tatsächlich. Die Gangster rannten nach links in die Marktgasse, der Rote Retter rechts in die Kirchgasse. Wir müssen uns aufteilen. Karl, wir beide übernehmen den Roten Retter. Okay. Gabi, Klößin und Oskar verfolgen die Bankräuber. Alles klar. Doch als Tim als Erster die enge, dunkle Kirchgasse erreichte, kletterte der Rote Retter soeben katzengleich eine etwa 3 Meter hohe, efeu bewachsene Mauer empor und war verschwunden. Bleiben Sie stehen! Wer sind Sie? Was soll die ganze Show? Shit. Und? Wo ist der? Weg. Die Mauer hochgeklettert. Ach, so ein Mist. Kannst du laut sagen. Und wir haben nicht die geringste Spur von dem Kerl. Das stimmt nicht ganz. Sieh mal da in den Efeu-Ranken. Da hängt was. Tatsache. Ja. Ein Stück goldener Stoff? Ja. Der Fetzen muss vom Umhang des Roten Retters stammen. Ja, eindeutig. Genau so sah er aus. Ja. Schau mal, auf der Innenseite ist etwas hineingestickt. Ja. Buchstaben. I-D-B-A-U. Itbo. Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Und? Fehlanzeige. Er ist uns durch die Lappen gegangen. Und bei euch? Dasselbe. Die Kerle waren plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Da kommt Klößchen. Beinahe hatte ich sie. Aber dann plötzlich waren sie weg. Wir waren auch zu spät. Der Retter ist über die Mauer da geklettert. Krass. Dabei hat er allerdings was verloren. Echt? Was denn? Dieser Stofffetzen ist anscheinend von seinem Umhang abgerissen. Ein Stück vom Umhang eines Superhelden. Oh Mann, dafür würde ich einiges geben. Auf der Innenseite ist was eingestickt. Vielleicht sein Name. Darf ich mal sehen? Klar, hier. Itbau. Klingt doch nicht schlecht. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den großen Itbau. Naja, nicht so gut wie Roter Retter. Aber irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben, als er sich so genannt hat. Klößchen, du bist unbezahlbar. Aber und böse sein kann man dir auch nicht lange. Ich danke euch, meine Freunde. Dann sollten wir den Fetzen schnell von beiden Seiten fotografieren und dann sofort bei der Polizei abliefern. Gute Idee. Hier, mach mal. So. Und so. Mein Papi und seine Kollegen werden längst in der Bank sein und alles untersuchen. Und danach kaufen wir uns was zu trinken und ein Eis und gehen in dem kleinen Park hier um die Ecke alles nochmal in Ruhe durch. Sehr gut. Ich nehme 3 Kugeln Schokolade. Das haben wir uns fast gedacht, Klößchen. Nachdem TKKG den Stofffetzen vom Umhang des Roten Retters bei Kommissar Glockner abgeliefert und von ihrer missglückten Verfolgung berichtet hatten, ließen sie sich mit Eis und Getränken ausgestattet im Park auf einer Bank nieder, um zu beratschlagen. In Windeseile waren die Einkäufe verputzt. Oskar, froh, die Leine wieder los zu sein, begab sich an einem kleinen Weiher auf Libellenjagd. Ich wünschte, wir könnten meinem Papi helfen. Ist euch aufgefallen, wie blass er eben ausgesehen hat? Ja. Mama sagt, dass er wegen der Sache mit dem Roten Retter ganz schlecht schläft. Ja, man merkt, dass ihn was bedrückt. Uns wird schon was einfallen, wie wir ihm helfen können. Ja. Mir ist da nämlich was Merkwürdiges aufgefallen. Und euch ja vielleicht auch. Ach ja? Was denn? Erzähl. Naja, fandet ihr nicht, dass der Kampf in der Bank viel zu einfach gewirkt hat? So, als wäre alles einstudiert? Wie denn einstudiert? Du meinst, wie in einer Choreografie? Wo jeder Schritt und jede Handbewegung haarklein geprobt werden? Genau. Ich habe mit meiner Mutter in den Sommerferien eine Western-Show besucht. Mhm. Dort haben Cowboys gegen Indianer gekämpft. Und der Kampfablauf war genau festgelegt. Von Anfang an hat festgestanden, wer gewinnt. Mhm. Aber die Zuschauer haben nichts gemerkt, weil alles so echt aussah. Aber wie sollen die Bankräuber und der Rote Retter ihren Kampf denn geprobt haben? Die kennen sich doch gar nicht. Und wenn sie sich doch kennen? Du meinst... Das war ja ein Ding. Wie jetzt? Nehmen wir mal an, die Ganoven haben sich nur mit halber Kraft gewehrt. Dann kann es dafür nur einen Grund geben. Sie wollten die Zuschauer vor der Bank täuschen. Ja, aber warum? Ich kapier's nicht. Ich schon. Weil der Rote Retter und die Gangster unter einer Decke stecken. Bingo! Was? Das glaube ich nicht. Warum sollten die denn so einen Zirkus machen? Die könnten doch einfach ihre Überfälle durchziehen und gut ist. Ich meine, ein Superheld, der sich mit Schurken abspricht, das ist doch wie Schokolade und Brokkoli. Das passt einfach nicht zusammen. Vielleicht passt das sogar perfekt zusammen. Superhelden sind ja nur Superhelden, weil es auch Schurken gibt. Und so wie es aussieht, haben die Schurken hier in der Stadt begriffen, wie man einen eigenen Superhelden erschafft. Und wie viel Macht man dadurch gewinnt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Videos von dem Banküberfall schon im Internet kursieren. Das check ich mal eben. Dabei ist der Trick so einfach. Die Leute staunen darüber, dass der Rote Retter immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber keiner weiß, dass er sich mit den Gangstern abspricht. Und weil er die Kerle auch noch mühelos außer Gefecht setzt, glauben alle, er hätte Superkräfte. Keiner merkt, dass die Schurken nur so tun, als würden sie sich wehren. Genau. Und die vielen Reporter berichten von seinen Supertaten. Und die Menschen sprechen darüber. Und jedes Mal erscheint der Rote Retter heldenhafter. Wer weiß, vielleicht informieren die Ganoven die Presse ja auch über die Überfälle. Rein in die Bank, E-Mail von irgendeiner Fantasieadresse an die Zeitungen, Radio- und Fernsehsender schicken und die Show kann losgehen. Und deshalb ist die Polizei immer als Letzte am Tatort, weil sie erst von irgendeinem Zeugen alarmiert werden muss. Und dann ist es zu spät. Aber noch ist ja nichts bewiesen. Vielleicht liegt ihr ja auch falsch und alles ist ganz anders. Der Retter und die Gangster haben doch gar nichts davon, wenn sie zusammenarbeiten und jedes Mal ohne Beute entkommen. Stimmt auch wieder. Ja. Wahrscheinlich wird uns eh niemand glauben. Oh, das Internet kocht über, Leute. Es gibt Dutzende Videos, Handyfotos, Berichte und Kommentare. Und alle Leute scheinen auf der Seite des Roten Retters zu stehen. An der Polizei wird kein gutes Haar gelassen. Och nee, bitte nicht. Und unsere einzige Spur ist ein Foto von einem Stofffetzen. Ja, vielleicht ist dieses It-Bau, das in den Stoff gesteckt wurde, ja gar kein vollständiger Name. Sondern nur ein halber. Hä? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich auch nicht. Na, wenn es mein Umhang wäre und hinten wäre sauerlich reingestickt worden und jemand würde ein Stück davon abreißen, dann könnte man nur noch Auerli lesen. Super kombiniert. Ja, cool. Dankeschön. Vielleicht ist es der halbe Name der Firma, die den Umhang hergestellt hat. Möglich. Die Frage ist nur, ob uns der Herstellername weiterhelfen würde. Wahrscheinlich gibt es tausende solcher Umhänge und eine Menge Geschäfte, die sie verkaufen. Hast recht. Ja. Dass es der echte Name des Roten Retters ist, scheidet wohl auch aus. Ein richtiger Ganove steckt wohl kaum sowas wie eine Visitenkarte hinten in seinen Umhang. Wenn es denn ein richtiger Ganove ist, liebe Gabi. Obwohl eure Theorie schon irgendwie logisch klingt, was ich irgendwie schade finde. Tröste dich. Du kannst ja immer noch Superhelden-Comics lesen. Mhm. Oder Filme gucken. Oder beides. Das stimmt. Und wenn ich selber einer sein will, gehe ich einfach in einen Kostümverleih und kann dann abends die Welt retten. Als Superklößchen. was ist denn, Karl? Warum starrst du mich so an? Hast du ein Gespenst gesehen? Du bist ganz blass. Das ist es. Klößchen, du bist genial. Ja, ich weiß, aber sagst du mir auch warum? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Du sagtest gerade Kostümverleih. Ja, und? Am alten Marktplatz gibt es einen Kostümverleih namens Schmidtbauer. Meine Mutter hat sich dort zu Karneval ein Cinderella-Kostüm ausgeliehen. Echt? Ja, das freut mich für sie. Und in Schmidtbauer steckt It-Bau. Nee, ne? Schm, It-Bau, er, Schmidtbauer. Krass. Nicht wahr? Das ist es. Ja, wir haben das Rätsel gelöst, Leute. Dann müssen wir dahin. Jetzt, sofort. Ja, oh, ruhig, Brauner. Mittlerweile haben fast alle Geschäfte geschlossen. Wir gehen morgen früh hin. Genau, morgen ist ja Samstag und keine Schule. Sehr gut. Wer als erstes bei den Fahrrädern ist. Oh. Hey, das ist unfair. Na, warte. Am nächsten Morgen um 9:30 trafen sich TKKG am alten Marktplatz. Oskar fehlte leider. Er hatte einen Insektenstich an der Pfote und musste von Gabis Mutter mit kalten Wickeln gepflegt werden. Oskar ist bestimmt bald wieder auf dem Damm, Gabi. Ja, hoffentlich. Ach, bestimmt. Mach dir keine Sorgen. Ich versuch's. Da drüben ist es. Karl zeigte auf eines der Fachwerkhäuser. Schmidtbauer Kostüme stand auf einem Schild über der Eingangstür. Ein älterer Mann auf einer Leiter war gerade dabei, es abzuschrauben. Kommt! Im Inneren des Ladens herrschte gähnende Leere. Und im Schaufenster hing ein großes Pappschild. Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen. Oh nein! Wir kommen zu spät. Aber wir können doch den Mann auf der Leiter nach dem Umhang fragen. Vielleicht ist er der Inhaber des Ladens. Ich würde sagen, wir halten uns erstmal bedeckt. Wer weiß, ob wir ihm trauen können. Ja. Er könnte der Vater des Roten Retters sein oder ein Komplize. Aber das werden wir gleich herausfinden. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Wollt ihr meinen Laden überfallen? Da ist leider nichts mehr zu holen. Wir wollten... Eigentlich ja. Aber heute ist ihr Glückstag. Wir überfallen nämlich nur Geschäfte mit ungeraden Hausnummern. Also, du bist wohl der Spaßmacher von euch Rackern, was? Dann kannst du mir gleich mal mit dem Schild helfen. Und die anderen auch. Nehmt es mal an. Ja, klar. Gerne. Wird gemacht. Herr, Schmidtbauer, mir gehört der Laden. Oder besser gehörte. Na, habt ihr's? Dankeschön. Gerne. Oh, ist das schwer. Der Kostümverleih wird geschlossen? Er ist geschlossen, mein Junge. Nach genau 40 Jahren. Das tut mir leid. Mir auch. Mhm. Aber es waren gute 40 Jahre. So viel steht mal fest. Und warum machen Sie dann zu? Tja, die modernen Zeiten. Die meisten Leute bestellen sich ihr Kostüm inzwischen im Internet oder gehen zum Billigladen. Darf ja alles nichts mehr kosten heutzutage. Stimmt. Ja. Ist bestimmt nicht leicht, sein Geschäft nach so langer Zeit aufzugeben. Da hast du wohl recht. Aber ich will mich nicht beschweren. Ab nächster Woche habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Meinen Sohn in Australien besuchen zum Beispiel. Oh. Da freue ich mich schon drauf. Okay, gut. Nicht schlecht. Würdet ihr mir das Schild eben in den Laden tragen? Na klar, gerne doch. Ja. Ist ja viel zu schwer für einen allein. Sehr schön. Dann nehme ich die Leiter. Also ich glaube, wir können ihm trauen. Oder was meint ihr? Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Der Rote Retter ist bestimmt nicht sein Sohn. Nee, aus Australien wird er wohl kaum einfliegen. Hä? Kommt ihr? Schon unterwegs. Los, Leute. Wo soll's hin? Einfach da, links an die Wand. So. Ich danke euch. Das hätte ich allein nicht hinbekommen. Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Danke, nicht nötig. Eine Sache gäb's da vielleicht. Ach ja, stimmt. Wenn wir Ihnen ein Foto von einem Umhang zeigen, könnten Sie dann sagen, ob er aus Ihrem Laden stammt und uns den Kunden beschreiben? Aber klar. Was meine Waren und Kundschaft betrifft, habe ich ein Elefantengedächtnis. Hier, das Bild ist aus dem Tagesboten. Dass man Zeitungen auf dem Handy lesen kann, finde ich immer wieder erstaunlich. Ah ja, von dem Typen habe ich gelesen. Der Rote Rächer oder so ähnlich. Retter. Roter Retter wird er genannt. Ja, von mir aus. Erkennen Sie den Umhang wieder? Natürlich. Der ist hier aus dem Laden. Ein Einzelstück. Mein Bruder hat ihn gemacht. Er ist Kostümschneider. Steckt er zufällig seinen Nachnamen in seine Arbeiten? Ja, das ist so ein Tick von ihm. Und wissen Sie vielleicht noch, wer den Umhang gekauft hat? Oder ausgeliehen? Ich habe ihn weder verkauft noch verliehen. Hä? Sondern? Das gute Stück wurde mir gestohlen. Oh. Haben Sie einen Verdacht, wer der Dieb gewesen sein könnte? Mit voreiligen Verdächtigungen muss man ja aufpassen. Aber ich könnte schwören, es war einer dieser Kriminellen hier. Herr Schmidbauer zeigte grimmig auf einen Aufkleber, der an der Ladentür angebracht war. Bewacht von Max Secure. Ihre Sicherheitsexperten. Max Secure heißt das. Ach so. Ich hab's auch nicht verstanden. Ein Wortspiel. Maximale Sicherheit soll es bedeuten, wobei Max gleichzeitig ein englischer Vorname ist. Verstehe. Mhm. Ihre Sicherheitsexperten. Dass ich nicht lache. Stiften nichts als Unfrieden. Was? Als ich denen kündigen wollte, haben die mir auch noch gedroht. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Das ist die reinste Mafia. Was? Konnte Ihnen denn die Polizei nicht helfen? Auf meine alten Tage halte ich lieber die Füße still. Die Kerle vom Sicherheitsdienst würden doch sofort rauskriegen, wer sie verpfiffen hat. Und meint ihr, die schicken mir einen Blumenstrauß zum Dank? Nee. Und da hilft mir auch keine Polizei. Ja. Wissen Sie denn, welcher Mitarbeiter dieser Firma den Umhang gestohlen haben könnte? Hatte er breite Schultern und ist knapp 2 Meter groß? Nee, der Kerl, den ich meine, ist eher 1,80. Hat gewaltige Oberarme, ist wahrscheinlich ständig in der Muckibude. Kurze, weiß gefärbte Haare. Dem geht ihr besser aus dem Weg. Ja. Aber warum wollt ihr das alles wissen? Seid ihr so eine Art Hobby-Spürnasen? Wir sind Detektivprofis. In Spe. Mhm. Das heißt, wir wollen es erst noch werden. Ich weiß, was in Spe heißt, mein Junge. Und mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein bringt man's weit. Nur zu weit aus dem Fenster lehnen sollte man sich nicht. Dieser Kerl, nach dem ihr fragt, ist eine Nummer zu groß für euch. Wissen Sie zufällig seinen Namen? Lasst die Finger von diesem Typen. Außerdem würde euch der Name wenig nützen. Wer weiß schon, ob das sein echter ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Glück. Ich hab noch zu tun. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Und danke nochmal. Kommt, Leute. Ich habe eine Idee. Wen rufst du an? Erzähl ich euch gleich. Schönen guten Morgen. Richard von Waldstädten am Apparat. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Er steckte im Türschloss eines Geschäfts. Ich würde ihn gern zurückgeben. Der Mitarbeiter von Ihrem Sicherheitsdienst muss ihn vergessen haben. Ja, er war mittelgroß, hatte starke Oberarme und weiß gefärbte Haare. Ich konnte ihn leider nicht mehr einholen. Ah, Scherfi heißt er. Und sein voller Name? Justin Schärflinger. Hätten Sie noch die Adresse, dann bringe ich Ihnen den Schlüssel gleich vorbei. Verstehe, die dürfen Sie nicht rausgeben. Okay, kein Problem, dann gebe ich die Schlüssel direkt bei Ihnen in der Zentrale ab. Seefeldstraße 39. Ist notiert. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Tada! Wir haben den Namen. Cool. Respekt. Karl Vierstein, du bist doch immer wieder für eine Überraschung gut. Die Adresse des Muskelmanns war schnell gefunden. Und einen Plan, was zu tun war, gab es auch bald. TKKG mussten in die Weststadt radeln, den Fluss entlang, vorbei an den alten Chemiefabriken. Das Viertel, in dem Justin Schärflinger, alias Schärfi, lebte, war völlig heruntergekommen. Viele Gebäude standen leer, Fensterscheiben waren eingeschlagen und überall lag Müll herum. Beeilung, Klößchen. Super Gegend, findest du? Das war ein Witz. Dagegen ist die Plattenbausiedlung, wo meine Mutter wohnt, das Paradies. Wenn Papi wüsste, wo ich mich gerade rumtreibe, gäb's echt Ärger. Die Verbrechensrate hier ist die höchste in der ganzen Stadt. Danke, Gabi. Jetzt fühlen wir uns gleich viel sicherer. Sorry. Hier ist es. Eisenbergstraße 2. Alles klar. Hoffentlich ist er auch zu Hause. Hoffentlich nicht. Dann können wir schnell wieder weg. Die vier standen vor einem mehrstöckigen Wohnhaus, von dem der Putz abbröckelte. Einige kaputte Fenster waren notdürftig mit Plastiktüten abgedichtet. Tim studierte die Klingelschilder. Schärflinge. Bingo! Na dann. Los! Mann, Mann, Mann. Ich brauche Nervennahrung. Probier's nochmal. Ja, Leute. Das war's. Wir können wieder. Was wollt ihr? Ist das Was soll das Sturmgeklingel? Ich brauche keine Abos, eurer Kirche will ich auch nicht beitreten und spenden tue ich auch nichts. Und jetzt verzieht euch. Da können wir sie beruhigen. Wir sind von der Schülerzeitung des Auguste-Bauer-Gymnasiums und möchten etwas über ihren ehrenwerten Beruf schreiben. Stimmt's, Kollegen? Absolut. Wir bewundern Sie sehr, Herr Schärflinger. Wenn ich erwachsen bin, will ich auch wichtige Gebäude bewachen. Oh ja, ich auch. Und ich hätte gerne so tolle Muskeln wie Sie. Und so böse gucken können möchte ich auch. Ist gut, Klößchen. Aber wollt ihr mich verarschen oder was? Nein, ganz im Gegenteil. Wir würden Ihnen nur gerne ein paar Fragen stellen. Sucht euch dafür einen anderen Deppen. Ich bin beschäftigt. Bitte helfen Sie uns. Morgen ist Redaktionsschluss und alle Menschen sollen doch wissen, was Sie Ihnen zu verdanken haben. Ach ja? Außerdem wird unsere Schülerzeitung von vielen wohlhabenden Eltern gelesen. Mhm. Das sind mögliche Neukunden für Ihren Wach- und Sicherheitsdienst. Ja. Ihr Chef würde Ihren Einsatz garantiert begrüßen. Oh ja. Das würde er. Ganz bestimmt. Meine Güte, Schmeißfliegen sind ja noch harmlos gegen euch. Aber gut, Sportsfreunde. Ich gebe euch eine Minute und dann geht ihr brav Hausaufgaben machen oder mit Murmeln spielen, klar? Klar, klar. Dann schnell die erste Frage. Alle sprechen doch gerade von diesem angeblichen Superhelden, diesem roten Retter. Würden Sie sagen, er ist eher eine Bedrohung oder ein Segen für das Sicherheitsgewerbe? Was? Keine Ahnung. Moment. Ja? Oh, hallo Chef. Ich rede gerade mit so ein paar Rotznasen von der Schülerzeitung. Wir wollen was über unsere Arbeit schreiben. Nein, ich erzähl denen nix. Die Nachricht habe ich bekommen. Ja, ich treffe mich mit ihm. Ob die Gören mithören können? Nein, natürlich nicht. Also wenn der Kerl nicht verdächtig ist. Meint ihr, dieser Chef am Telefon könnte der rote Retter sein? Vielleicht. Mann, über dieses Treffen wüsste ich gerne mehr. Wir müssen irgendwie an Schärflingers Handy rankommen. Hat jemand eine Idee? Nö. Ich hab eine. Vertraut mir. Ihr müsst ihm nur eine Frage mit dem Stichwort Hunde stellen und ihn irgendwann fragen, ob er mir ein Handy leihen kann, weil ihr keins habt. Okay. Klar. Da ist er wieder. Ihr seid ja immer noch da. Wir haben auch nur noch eine Frage. Was halten Sie vom Einsatz von Hunden im Sicherheitsgewerbe? Hunde? Hunde? Ja, also... Oh nein! Ich hab Oskarchen vergessen. Mein armes, süßes, kleines Oskarchen. Oh nein. Oh, Mist. Gott. Was jetzt? Was interessiert mich dein kleiner Bruder? Ich hab zu tun. Oskarchen ist ein Welpe. Keine 3 Wochen alt. Ich hab ihn im Park vergessen. Angeleint an einem Baum am anderen Ende der Stadt. Wie konnte mir das nur passieren? Er hat bestimmt riesige Angst und Hunger und Durst hat er auch. Ja. Wie schrecklich. Ich muss sofort Tante Trudi anrufen. Die wohnt ja direkt am Park. Ach nee. Gabi, was ist los? Was hast du? Ich hab mein Handy vergessen. Oh. Oh, bitte, Herr Schärflinger, tun Sie doch was, bitte. Können Sie Gabi nicht Ihr Handy leihen? Kommt gar nicht in die Tüte. Ihr Rotzbengel habt doch bestimmt eure eigene. Eben nicht. Ich zum Beispiel kann mir gar keins leisten. Und meine Eltern haben meinen Vertrag gekündigt. Sie sagen, ich bin handyspielsüchtig. Dabei zocke ich pro Tag höchstens 6 Stunden. Und was ist mit dir, Dicker? Eins ist in ein Krokodilgehege gefallen. Genau. Stimmt. Gestern beim Klassenausflug. Ich wollte doch unbedingt ein Selfie machen mit Kai, dem Kaiman. Dabei ist mir das Handy aus den Fingern gerutscht, weil ich vorher eine Bockwurst mit Senf gegessen hatte. Oh, schon gut. Sie kriegt meins. Aber nur ganz kurz, klar? Hier. Ja, sehr gut. Super. Dankeschön. Sie sind ein Engel. Ja, passt schon. Na, wie war? reich. Filmreif, Gabi. Große Klasse. Echt mega cool. Als du mit seinem Handy zugange warst, habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt merkt er gleich was. Ja, ich auch. Hat er aber nicht. Ich glaube, er war heilfroh, dass er uns wieder los war. Stimmt, so wie der geguckt hat. Kann er uns noch sehen? Na, dann müsst ihr um die Ecke schauen können. Oh, gut. Dann schieß mal los, Gabi. Was hast du rausbekommen? Dieser Typ, den Schäfflinger Chef genannt hat, ist ein gewisser OC. Der Name stand zumindest ganz oben in der Anrufliste. Schäfflinger und er telefonieren anscheinend oft miteinander. Auch ein Stoffi taucht in der Liste ein paar Mal auf. Stoffi. Leider konnte ich mir die Nummer nicht merken. Bevor Schäfflinger sein Handy zurückhaben wollte, habe ich mir noch schnell die Nachricht von diesem OC angesehen. Das Treffen soll an einem Steinbruch stattfinden, und zwar in den nächsten Stunden. OC wird sich noch mal melden, wenn es soweit ist. Astreine Detektivarbeit. Top. Hätte ich nicht besser machen können. Ja, super. Nur, dass es im gesamten Stadtgebiet exakt 4 Steinbrüche gibt. Ups. 4 Steinbrüche und 4 Detektive. Das heißt, ein Steinbruch für jeden. Also ich bin nicht so wild drauf, stundenlang allein auf Felsen zu starren. Und wenn ich eure Hilfe brauche, seid ihr eine halbe Ewigkeit weit weg. Gibt's keinen besseren Plan? Doch, den gibt es. Wir beschatten Schärflinger ganz einfach. Irgendwann wird er zu diesem Treffen am Steinbruch aufbrechen. Und dann heften wir uns an seine Fersen. Ja. Klingt gut. Aha. Dann sollten wir in Schichten arbeiten. Einer von uns legt sich hier irgendwo auf die Lauer und die anderen bleiben in Rufbereitschaft. Aha. Da drüben auf dem Spielplatz, das Holzhäuschen. Das wäre ein guter Beobachtungsposten. Genau. Außerdem ist man da einigermaßen sicher, von wegen Kriminalitätsrate und so. Sollen wir nicht lieber zu zweit Wache halten? Zu auffällig beim Verfolgen. Wird schon alles gut gehen. Ich übernehme die erste Schicht. Und ich löse dich ab. In 2 Stunden? Deal. Und in 4 Stunden löse ich Karl ab. Und ich... Bis dahin hat sich hoffentlich irgendwas getan. Im Dunkeln lassen wir dich nämlich nicht allein hier. Auf keinen Fall. Nee. Oh, danke. Da bin ich aber froh. Na dann ab mit euch. Es wird bald regnen. Dann überreiche ich dir hiermit feierlich mein Wachposten- und Verfolgungsregen-Poncho. Wenn Karl dich ablöst, kriegt er ihn und so weiter. Alles klar. Danke. Dann bis später, Tim. Mach's gut. Und pass auf dich auf. Mach ich. Kaum waren Karl, Klößchen und Gabi außer Sichtweite, begann es auch schon zu regnen und Tim legte sich auf die Lauer. Es dauerte 1,5 Stunden, bis sich die Haustür der Eisenbergstraße 2 öffnete und Justin Schärflinger herauskam. Er sprang in einen erdbraunen Kombi und fuhr los. Tim heftete sich mit dem Fahrrad an seine Fersen, sehr froh, Gabis Regenponcho anzuhaben. Der dichte Verkehr sorgte dafür, dass er den Wagen nicht aus den Augen verlor. Am Stadtrand bog der Kombi rechts ab, Richtung Salamandertal. Tim war vor ein paar Jahren einmal dort gewesen. Und jetzt erinnerte er sich auch wieder an den Steinbruch, den es dort gab. Sofort wollte er seinen Freunden Bescheid geben, doch die Akkuanzeige seines Handys zeigte 0%. Der Akku war leer. Und Tim konnte niemandem mitteilen, wo er sich gerade befand. Er war auf sich allein gestellt. Da steht der Kombi. Und dort hinten beginnt der Steinbruch. Dann lasse ich mein Rad besser mal hier. Puh. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Dann brauche ich Gabis Poncho auch nicht mehr. So. Und los. Tim schlich einen schmalen Pfad entlang. Wie doof, dass das Handy leer ist. Und gelangte bald zu einem alten Bauwagen. Von Schärflinger und der Person, die er treffen wollte, war weit und breit nichts zu sehen. Ob die in dem Bauwagen sind? Mit klopfendem Herzen schlich Tim geduckt an das dreckverkrustete Fenster und spähte ins Innere des Wagens. Leer. Keine Menschenseele war drinnen zu entdecken. Aber auf einem zerwühlten Feldbett lag eine mobile Handyladestation. Die könnte ich jetzt gut gebrauchen. Das müssen Schärflinger und sein Kumpel sein. Die sind bewaffnet. Was mache ich denn jetzt? Fieberhaft dachte Tim nach. Ausstellung. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Aber dazu brauchte er das Ladegerät. Dann gehe ich jetzt da rein. Länger als 2 Minuten werde ich nicht brauchen. Wenn das mal gut ging. Na also. Die Tür des Bauwagens war unverschlossen. Tim huschte hinein und fand neben der Aufladestation sogar ein Kabel, das zu seinem Handy passte. Glück muss man haben. Und die Station hat sogar noch Saft. Na dann los, schön laden. 2 Männer näherten sich dem Bauwagen. Coole Sache, Mann. Mit den Kanonen werden wir uns Respekt verschaffen. Einer von ihnen war Justin Schärflinger. Muss das denn sein? Der andere überragte ihn um einen ganzen Kopf und hatte noch breitere Schultern, die aber mutlos herabhingen. Im Supermarkt und in der Bank ging's doch auch ohne. Seine Jeans war zerrissen, das Hemd löchrig und die langen dunklen Haare fielen ihm fettig auf die Schultern. Aber diesmal sind viel mehr Leute da. Also mir schmeckt das alles nichts. Ach was, alter Unke. Drinnen im Bauwagen sah Tim durchs Fenster, wie die beiden Gestalten herankamen. Gleich würden sie die Tür erreichen. Und jetzt besprechen wir drinnen den Plan. Er musste sich verstecken. Aber wo? Wissen wir ja wohl. Schnell griff Tim nach seinem Handy. 4% Akku. Das musste reichen. Du wirst doch auf die letzten Meter nicht schlapp machen, oder? Er huschte hinter einen goldenen Umhang, der an einem Nagel hing. Das Cape des Roten Retters. Passt schon. Na also, dachte schon, du steigst wegen den Schreckschusskanonen aus. Wenn es echte wären, wäre ich sofort raus gewesen. Aber bei Platzpatronen kann ja eigentlich nichts passieren. Eben. Was ist? Irgendwas ist anders. Was denn? Das Handykabel, das steckte eben noch nicht in der Aufladestation. Tim, hinter dem Umhang versteckt, gefror das Blut in den Adern. Und wer soll's da reingesteckt haben? Ist doch keiner hier außer uns. Keine Ahnung. Ach, ist doch egal. Lass uns lieber mal zur Sache kommen. OC will wissen, ob du die Nummer heute Abend durchziehst. Klar, muss ich ja. Ich brauch die Kohle. Sehr gut. Danach solltest du schleunigst die Stadt verlassen, am besten gleich das Land. Die Schulden, die du beim Chef hast, sind damit erledigt, soll ich dir ausrichten. Aber danach ist der Geldhahn zu. Ein für alle Mal. Euer Arbeitsverhältnis ist damit beendet. Oh, sie schmeißt mich raus? Mhm. Mann, ich brauch den Job. Ich muss meiner Mutter helfen. Hast du eine Ahnung, was so ein Platz im Altenheim im Monat kostet? Keine Ahnung. Ist die Ansage vom Chef. Ich bin nur Bote. Ihr serviert mich eiskalt ab. Und wenn ich dann weg bin, überschwemmt ihr die Stadt mit schlechten Kopien des Roten Retters, was? Oh. Mit Typen, denen ihr wahrscheinlich nichts bezahlen müsst. Haltet ihr die Menschen hier für so dumm? Na ja. Meint ihr, die checken nicht bald mal, dass ihr sie mit eurem Sicherheitsdienst nicht beschützt, sondern wie Blutegel aussaugt? Du warst schon immer etwas zu dramatisch, Stoffi. Aber genug rumgesülzt. An die Arbeit! Ossi hat mir einen Plan vom Gebäude mitgegeben. Schärflinger breitete ein großes Papier auf einem Tisch aus. Tim hätte am liebsten aufgeatmet. Die Ganoven hatten ihn nicht bemerkt. Noch nicht. Also, ich gehe mit den anderen hier durch die Seitentür in den kleinen Lagerraum dort. Mhm. Da warten wir bis 8:30. Vorher gibt's ein paar langweilige Dankesreden. Danach wird's dann interessant. Denn wir gehen raus und schnappen uns alle Klunker, die wir kriegen können. Da sind nur Leute mit richtig Kohle. Und jeder bringt irgendwelchen Schmuck mit, der dann für einen guten Zweck versteigert werden soll. Und wann trete ich auf? Nach exakt 3 Minuten kommst du als Roter Retter in den Saal und wir starten das altbekannte Spielchen. Hm. Und wenn es für alle so aussieht, als hättest du uns überwältigt, flüchten wir durch den Notausgang. Der ist hier. Dann gibst du als Superheld die Beute schönartig zurück und folgst uns nach 1 Minute. Hier drüben, wo das Kreuz ist, wird der Fluchtwagen stehen. Dort treffen wir uns. Genial, oder? Die Leute auf einem Wohltätigkeitsball in Angst und Schrecken zu versetzen, ist das Allerletzte. Die sind da, um Gutes zu tun. Genial ist anders. Der große Wohltätigkeitsball in der alten Stadthalle. Jetzt mach hier mal nicht auf Gutmensch, klar? Wir klauen ja nichts. Das also war das nächste Ziel der Gangster. Wir ziehen das Ding heute Abend durch und gut ist. Und jetzt sag leb wohl zu deinem ollen Bauwagen. Was? Jetzt schon? Hast du mir nicht zugehört? Der Chef will, dass du die Stadt noch heute Abend verlässt. Du brauchst das Ding hier nicht mehr und es soll keine Spuren geben. Und was ist mit meinen Klamotten? Oh, sie hat ein neues Superheldenkostüm für dich. Das alte ist ja eh kaputt. Den Unterschied erkennt keine Sau. Und viel mehr hast du doch nicht. Deine Aufladestation kannst du ja gerne mitnehmen. So, und jetzt raus hier. Ich hol den Sprit. Das Land verlassen. Und wohin? Darüber macht sich keiner Gedanken. Diese verdammte Schweinebande. Ich hätte mich da nie drauf einlassen dürfen. Endlich waren die Typen weg. Und Tim konnte sein Versteck verlassen. Mann, das war knapp. Ich muss sofort die anderen anrufen. Hoffentlich reichen die 4% Akku. Gabi, hier ist Tim. Ja, sorry, der Akku war leer. Nein, mir geht's gut. Ich bin im Salamandertal, in dem Steinbruch dort. Ja, ich hab Schärflinger und den Roten Retter belauscht. Die planen für heute Abend wieder einen Überfall. Auf den Wohltätigkeitsball in der alten Stadthalle. Ja, genau. Du musst unbedingt deinem Vater Bescheid sagen. Er und seine Kollegen müssen sich dort auf die Lauer legen. Um 8:30 wollen die Kerle zuschlagen. Ja, 8:30. Hä? Moment mal! Durch das Fenster des Bauwagens konnte Tim sehen, wie Schärflinger zurückkam. Mit einem Benzinkanister. Oh nein! Ich glaube, der will den Bauwagen anzünden! Gabi, ich melde mich wieder! Shit, ich muss hier raus! Das Fenster an der Seite! So, und jetzt nichts wie weg! Mach's dir schon mal im Wagen bequem, Stoffi! Ich komm gleich nach! Wenn ich das Ding hier abgefackelt habe. So. Hier ein bisschen. Hier auch. Hier. So, dann haben wir es auch schon. So. Streichhölzer. Und tschüss. Sehr schön. Und jetzt ab dafür. Im allerletzten Moment war es Tim gelungen, durch das kleine Fenster zu klettern und sich unbemerkt in einem nahen Gebüsch zu verstecken. Von dort aus beobachtete er, wie der Bauwagen in Flammen aufging. Schnell schickte er Gabi eine Handynachricht, dass mit ihm alles in Ordnung war und TKKG sich in einer Stunde im Schuppen treffen sollten. Dann gab der Akku wieder den Geist auf. Jetzt hieß es Fahrrad holen und in die Pedalen treten, sonst würde das große Finale ohne Tim über die Bühne gehen. Tim, Karl, Klößchen und Gabi lagen mit Ferngläsern bewaffnet auf dem Dach einer geschlossenen Strandbar, 30 Meter Luftlinie von der Glasfront der alten Stadthalle entfernt. Wie spät ist es? Oskar war natürlich auch dabei, allerdings ohne Fernglas. Hallo. Genau eine Minute später als vor einer Minute, Klößchen. Frag doch nicht andauernd. Ruhig, Oskar. Aus. Hinter ihnen strömte der große Fluss, der die Millionenstadt durchzog. Hörst du, Karl? Oskar will's auch wissen. 8:55. Dann geht's gleich los. Tim war im Rekordtempo vom Steinbruch zum TKKG-Hauptquartier geradelt und hatte den Freunden von seinen Erlebnissen erzählt. Kommissar Glockner und seine Kollegen waren durch Gabi längst informiert und hatten drüben in der Stadthalle und drumherum Posten bezogen. Echt, Leute, ich bin wirklich aufgeregt. Und ich bin froh, dass Tim wieder gesund bei uns ist. Frag mich mal. Stimmt, das ist das Wichtigste. Absolut. Und dass die Polizei gleich die Gangster und den Roten Retter schnappen wird, ist das Sahnehäubchen obendrauf. Ich hätte es cool gefunden, wenn er ein echter Superheld gewesen wäre. Ist er aber leider nicht. Nur ein Mann mit Geldsorgen und einer Mutter im Altenheim. Ja. Ich wäre viel lieber mit auf dem Ball gewesen. Dann würden wir alles hautnah mitkriegen. Hat Papi aber nicht erlaubt. Immerhin dürfen wir von hier aus zugucken. Und wir haben Ferngläser. Kurz vor halb, gleiches Showtime. Der Ballsaal der alten Stadthalle war mit rund 200 Gästen gut gefüllt. Anwesend waren nur die wohlhabendsten Menschen der Stadt, um Schmuck für einen guten Zweck zu versteigern oder eine hohe Summe Bargeld zu stiften. Auch Klößchens Eltern waren da. Schließlich war Herr Sauerlich ein sehr erfolgreicher Schokoladenfabrikant. Oh, oh, mein Vater gähnt. Scheint ja nicht so spannend zu sein da drin. Das wird's aber gleich. Jetzt werden Holzkästen durch die Reihen gereicht. Und wozu? Da legen die Gäste Schmuckstücke für die Versteigerung rein. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob Papa seinen Ehering springen lässt. Klößchen, du bist echt unmöglich. Ich würde wetten, dass der blonde Kellner links von der Bühne ein Polizist ist. Kann das sein, Gabi? Er schaut ständig zu den anderen Kellnern rüber. Klar. Papi hat ja Kollegen ins Servicepersonal eingeschleust. Schaut mal, der blonde Kellner gibt den anderen ein Zeichen. Ja, jetzt geht's los. 8:45. Die Kellner verlassen den Ballsaal. Jetzt schnappen sie sich bestimmt die Ganoven. Mann, ist das aufregend. Mit 7 Mann stürmten die Polizisten den Lagerraum, wo Justin Schärflinger und seine beiden vermummten Komplizen sich soeben für den Überfall bereit machten. Kurz darauf wurden die 3 Gangster in Handschellen abgeführt. Da! Sie haben sie! Puh, bin ich froh! Endlich waren Papi und seine Leute wieder erfolgreich. Jetzt muss nur noch der rote Retter an die Falle tappen. Das wird er. Wart's nur ab! Hör bloß auf! Die 2. große Flügeltür zum Ballsaal wurde aufgerissen. Oh nee, da kommt er! Der rote Retter stürmte hinein, blieb aber plötzlich wie angewurzelt stehen. Er sucht seine Kollegen, die aber nicht da sind. Die Gäste im Saal sahen den Maskierten verwirrt an. Nicht weniger verwirrt war der rote Retter. Für einen Superhelden gab es im Ballsaal nichts zu tun. Oh Mann! Der Arme. Das hat er nicht verdient. Was macht er jetzt? Er haut ab. Der kommt nicht weit. Wie ein gehetztes Tier lief der rote Retter durch die geöffneten Flügeltüren aus dem Saal. TKKG wussten, dass ihm die Polizei im Gebäude nun alle Fluchtwege versperren würde. Allerdings ahnte niemand, wie verzweifelt der Superheld war. Als er bemerkte, dass er in der Falle saß, rannte er geradewegs in einen Nebenraum und sprang durch die geschlossene Fensterscheibe hinaus ins Freie. Oh Mann, krass. Das tat bestimmt weh. Er rennt zum Fluss. Der will sich doch nicht da reinstürzen, oder? Die Strömung ist viel zu stark. Ist er lebensmüde? Er wird ertrinken. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja. Kommt, Leute. Wir müssen vom Dach runter und ihn aufhalten. Ja. Los, schneller. Halt, nicht springen. Bitte nicht. Verdutzt fuhr der rote Retter herum. Das Superheldenkostüm und die Maske waren zerrissen. Und Tim erkannte sein kratzerübersätes Gesicht wieder. Was Sie da vorhaben, ist lebensgefährlich. Sie müssen sich der Polizei stellen. Stoffi! Woher kennt ihr meinen Spitznamen? Wir kennen auch die Namen Ihrer Gangsterfreunde. OC und Justin Schärflinger. Aber wie? Ich war heute Nachmittag bei Ihnen im Bauwagen und habe Ihr Gespräch belauscht. Hab ich's doch geahnt, dass da einer war. Und deshalb wissen wir auch, warum sie bei den Typen mitgemacht haben. Weil sie ihrer Mutter den teuren Altenheimplatz bezahlen müssen. Was ja eigentlich sehr nett von ihnen ist, aber leider auch total daneben. Ja. Man verdient sein Geld nicht mit Überfällen. Man geht arbeiten. Genau. Und zwar ehrlich. Ich hab alles verbockt. Dann kann ich auch ins Wasser gehen. Sie helfen ihrer Mutter nicht, wenn sie ertrinken. Das wäre sogar ziemlich doof. Und feige. Heldenhaft wär's, wenn sie sich stellen. Ja. Meinst du? Ich finde schon. Ich auch. Ja. Wahrscheinlich habt ihr recht. Hände hinter den Rücken. Aber ein bisschen plötzlich. Sie sind festgenommen. Schon gut. Ich gebe auf. Alles in Ordnung mit euch, Kids? Ja, alles gut. Aha. Ja, dann mal fix nach Hause mit euch. Und Sie kommen mit aufs Revier. Los, vorwärts! Ja, super, ich komm schon. Oh Mann. Ja, zum Glück ist er nicht gesprungen. Das kannst du laut sagen. Ja. Na dann, Räder holen und ab ins Bett, würde ich sagen. Ja. Oh, eine sehr gute Idee. Wann war das ein Tag? Ich glaube, Tim hatte den anstrengendsten. Das glaube ich auch. Da hinten ist mein Papi. Ah. Hallo! Hey. Los, Leute! Wir müssen die Ferngläser noch vom Dach holen. Stimmt. Ach ja. Bringt ihr mir meins mit? Ich bring alle mit. Treffpunkt Fahrräder? Yep. Sehr gerne. Na dann, bis gleich. Am folgenden Abend waren TKKG bei Familie Glockner zum Essen eingeladen. Mann, bin ich satt. Ich krieg nichts mehr runter. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gegessen. Geht mir genauso. Ich kann nicht mehr Piep sagen. Ihr habt ja auch mächtig reingehauen. Es war köstlich, Frau Glockner. Vielen Dank. Das freut mich. Ja, danke schön. Von mir auch. Sie sind eine großartige Köchin. Oh ja, das ist sie. Danke, Mama. Das kann ich nur bestätigen, mein Schatz. Ach, ihr seid süß. Dann muss mir heute ausnahmsweise auch niemand beim Abräumen helfen. Oh. Echt? Das ist ja was ganz Neues. Können wir aber gerne machen. Mhm. Viele Hände machen ein schnelles Ende. Bei uns packen auch immer alle mit an. Aber das gehört jetzt einfach zu eurem Dankeschön-Essen dazu. Ohne euch wären wir dem Ganovenring nämlich nicht so schnell auf die Spur gekommen. Ach. Möchte vielleicht jemand einen Schokopfannkuchen zum Nachtisch? Für mich nicht, danke. Auf keinen Fall. Bitte nicht. Ich kann auch nicht mehr. Willi? Vielleicht ein ganz klein? Oh, Knöschen. Was ist das denn? Bei Schokolade bin ich machtlos, egal in welcher Form. Ist schon in Arbeit. Ihr wart wirklich eine große Hilfe, Leute. Nochmal ein dickes Danke. Gern geschehen, Papi. Ist doch kein Ding. Ehrensache. Wir mussten doch den guten Ruf der Polizei wiederherstellen. Mhm. Was euch auch ganz großartig gelungen ist. Die Medien sind mittlerweile ordentlich zurückgerudert. Ja. Ja. Ziemlich peinlich für die Reporter zugeben zu müssen, dass sie einer Betrügerbande aufgesessen sind. Ja. Die Polizei ist eben doch fähiger als gedacht. Wir konnten gar nicht rechtzeitig an den Tatorten sein. Denn es waren ja gar keine. Was war denn jetzt eigentlich das Ziel hinter dieser ganzen Superheldennummer? Genau, denn erbeutet wurde ja nichts. Das Ziel dieses OC, oder Michael O'Connor, wie er wirklich heißt, war wohl in unserer Stadt Angst zu schüren und gleichzeitig Interesse an seiner Sicherheitsfirma zu wecken. Eine hinterhältige Werbekampagne, die den Ruf der Polizei beschädigen sollte. Der Mann, der den Roten Retter gespielt hat, Christoph Edelweiß heißt er, war letztlich nur eine Werbefigur. Oh, was? Ein schneller, athletischer Kerl, der sehenswert kämpfen kann. Ein ehemaliger Judomeister. Oh, wirklich? Also doch. Ich dachte, der heißt Stoffi. Ein Spitzname, Klößchen. Schon mal davon gehört? Aus Christoph wird Stoffi. So wie aus Willi, Klößchen. Ah, ja, schon klar. Erzählen Sie weiter, Kommissar. Naja, Stoffi war finanziell anscheinend komplett abhängig von O'Connor. So wie viele andere, die der Kerl für sich arbeiten ließ. Zum Beispiel Justin Schärflinger. Zum Beispiel. Nach dem Wohltätigkeitsball sollte der Rote Retter verschwinden und den Weg freimachen für eine ganze Reihe von Superhelden. Was? Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn O'Connor Kunden wie Krankenhäuser, Kraftwerke oder Fernseh- und Radiostationen gewonnen hätte. Er hätte die ganze Stadt lahmlegen können oder zumindest erpressen. War dieser O'Connor denn auch bei den Überfällen dabei? Nee. Der hat im Hintergrund schön die Fäden gezogen und andere die Drecksarbeit machen lassen. Haben Sie ihn schon geschnappt? Leider nicht. Er ist auf der Flucht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Hoffentlich geht er euch bald ins Netz. Früher oder später kriegen wir sie alle, Gabi. Und Stoffi? Was wird aus ihm? Das muss das Gericht entscheiden. Immerhin ist er dabei auszupacken. Er will uns helfen, O'Connor zu schnappen. Das würde seine Strafe verringern. Ob ihm zugute kommt, dass er die krummen Dinger nur gedreht hat, um seiner Mutter zu helfen, kann ich nicht sagen. Ich werde jedenfalls ein gutes Wort für ihn einlegen. Oh, nett von Ihnen. Klößchen ist ein großer Fan des Roten Retters gewesen. Ach ja? Gabi! Zumindest bis rauskam, dass er mit den Gangstern unter einer Decke steckt. Ich mag Superhelden eben. Und das wird auch weiter so sein. Dann können wir uns ja auf was gefasst machen. Also, mein Bedarf an Rettern, egal in welcher Farbe, ist erstmal gedeckt. So, einmal Schokopfannkuchen à la Sauerlich. Oh. Wohl bekommst der Herr. Sieht lecker aus. Und riecht auch so. Guten Appetit, mein Lieber. Lass es dir schmecken. Dass du schon wieder was essen kannst. Unglaublich. Ein biologisches Phänomen. Soeben ist ein klitzekleines Plätzchen in meinem Magen frei geworden. Na dann. Oh, große Klasse. Der Hammer. Das ist schön. Ach, Klößchen, wolltest du meinen Vater nicht noch was fragen? Stimmt, da war doch was. Ja. Na, nur immer raus mit der Sprache. Ich wollte fragen... Na? Ob ich vielleicht das Stück Stoff vom Umhang des Roten Retters haben kann, das wir am Abend von dem Banküberfall in der Altstadt gefunden okay. haben. Okay. Natürlich nur, wenn die Polizei es nicht mehr braucht. Naja. Seit heute Morgen in der Schule spricht er von nichts anderem mehr. Na, Emil, geht da was? Ich glaube, wenn der Fall abgeschlossen ist, sollte sich das einrichten lassen. Echt? Das wäre ja... Danke, Kommissar. Vielen, vielen Dank. Vorausgesetzt natürlich, mein Chef spielt da mit. Logisch. Ach, das wird er schon. Und ich dachte immer, ich bin hier der Nerd. Bist du ja auch. Hey. Und was machst du dann mit dem Stofffetzen? Das hast du uns bisher noch nicht gesagt. Na, im Adlernest über mein Bett hängen. Ich wusste es. Oder du versteigerst es. Ja, dafür gibt's bestimmt Millionen. Oder du machst dir deinen eigenen Umhang draus. Mann, ihr seid doof. Oh ja, einen ganz kleinen. Ich könnte das übernehmen. Und damit gehst du dann abends die Welt retten. Als... Superklößchen! Oh, yeah. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG.